Wenn du glaubst, im Park die Bänke sind doch nur noch für die Rentner gut. Hocken da am Krückstock und darauf das Kinn gestützt. Täuscht du dich denn immer wieder feucht auf die Enttäuschten, eine junge Brut, die Bänke für das alte Spiel noch mal benutzt. Die jungen Paare auf den Bänken lieben sich noch, schmusen noch, schlingen noch, arme Beine umeinander noch, stören sie nicht die Leute. Die jungen Paare auf den Bänken lachen noch, weinen noch, sagen noch alte Sätze wie ich liebe dich. Und sie fragen, liebst du mich? Sitzen Hand in Hand und träumen sich die Zukunft ziemlich wolkenlos. Himmelblau, so wie die Schlafzimmertapeten sind. Treue schwören sie sich natürlich, er legt seinen Kopf in ihren warmen Schoß. Lachend suchen sie paar Namen für ihr erstes Kind. Die jungen Paare auf den Bänken lieben sich noch, schmusen noch, schlingen noch, arme Beine umeinander noch, stören sie nicht die Leute. Die jungen Paare auf den Bänken lachen noch, weinen noch, sagen noch alte Sätze wie ich liebe dich. Und sie fragen, liebst du mich? Kommt die heilige Familie da vorbei, dann ist sie ganz vereist. Zetert sowas ungeniert, das ist eine Schweinerei. Aber insgeheim, da wünschen Vater, Mutter, Tochter, Sohn und Heiliger Geist ganz genauso heftig rumzuschmusen wie die zwei. Die jungen Paare auf den Bänken lieben sich noch, schmusen noch, schlingen noch, arme Beine umeinander noch, stören sie nicht die Leute. Die jungen Paare auf den Bänken lachen noch, weinen noch, sagen noch alte Sätze wie ich liebe dich. Und sie fragen, liebst du mich? Jahre kommen, Jahre gehen und dagegen kann man gar nichts tun. Irgendwann sind die Tapeten ja auch nicht mehr neu. Sitzen sie dann zwischendurch mal wieder auf der Bank im Park, um auszuruhen. Schauen sie an den jungen Paaren ringsum strikt vorbei. Die jungen Paare auf den Bänken lieben sich noch, schmusen noch, schlingen noch, arme Beine umeinander noch. Stören sie nicht die Leute. Die jungen Paare auf den Bänken lachen noch, weinen noch, sagen noch alte Sätze wie ich liebe dich. Und sie fragen, liebst du mich?